hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Berlin! Auf den Koalitionsvertrag einigte sich die CDU und die SPD. Aber zustimmen muss noch die Basis, bis alles klar ist. Probier's mal mit Geschlossenheit, mit Ruhe und Geschlossenheit. Oder werft ihr die Koalition über Bord? Italien! Der Papst will, dass sich die Kirche reformiert. Skandal im Petersdom! Während Berlusconi die Immunität verliert. Ey, ciao, ciao, Bambino! In Hessen steht! In Hessen steht! Mann, ganz konkret! Mann, ganz konkret! Vor einer schwarz-grünen Spaß einfach. SWR 3.